Beats. Von heute auf morgen kamst du in mein Leben. Du warst die eine, dich wollte ich nie hergeben. Doch auf einmal sollte alles schneller geschehen. Du wolltest plötzlich nur von mir gehen. Verstand es nicht, mein Herz war gefickt. Wollte doch nur dich, du warst die eine für mich. Die es ab dem Tag in mein Leben nur noch gibt. Er sagt mir warum, warum hast du mich verlassen? Stell mir diese Fragen und beginne mich zu hassen. War ich zu dumm, um diese Frau zu lieben? Oder sollte sie nur mit meinen Gefühlen jetzt spielen? Ab den ersten Tag wollten wir zu viel riskieren. Wir waren noch zu jung, zu dumm zum Lieben. Doch viel mehr drückt der Schmerz in der Brust als über Kopf. Soll ich mich in dich verlieben? Ich komme nicht mehr klar, warum muss ich dich verlieren? Sag mir, warum muss ich dich verlieren? Zum Glück habe ich Freunde, die alles für mich riskieren. Wahre Freundschaft, ja, sie ist echt. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Sag mir, warum muss ich dich verlieren? Zum Glück habe ich Freunde, die alles für mich riskieren. Wahre Freundschaft, ja, sie ist echt. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Ich hab's dir gesagt, das ist die falsche. Lass dich nicht hängen wegen so einer Alten. Es gibt noch genug auf dieser Welt. Was sie nur wollte, das war dein Geld. Sie trug teure Sachen wie Gucci und Prada. Kennst du ihren Satz hier, jung, bezahl mal? Hast es nicht gesehen? Sie wollte nur shoppen. Oder wäre angeblich bei einer Freundin am Kochen. Ausgenutzt, ja, das hat sie dich. Wo ist es hin, dein Lächeln im Gesicht? Ruf sie nicht an, schreib ihr nicht WhatsApp. Denn wenn du es machst, bist du hier der Depp. Liegst du am Boden, ich helfe dir aufstehen. Mit Freunden wie mich wirst du nie drauf gehen. Ich sage dir eins, vergesse diese Frau. Du weißt es genau, sie nutzt dich nur aus. Sag mir, warum muss ich dich verlieren? Zum Glück habe ich Freunde, die alles für mich riskieren. Wahre Freundschaft, ja, sie ist echt. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Sag mir, warum muss ich dich verlieren? Zum Glück habe ich Freunde, die alles für mich riskieren. Wahre Freundschaft, ja, sie ist echt. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Sag mir, warum muss ich dich verlieren? Zum Glück habe ich Freunde, die alles für mich riskieren. Wahre Freundschaft, ja, sie ist echt. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Sag mir, warum muss ich dich verlieren? Zum Glück habe ich Freunde, die alles für mich riskieren. Wahre Freundschaft, ja, sie ist echt. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Wie Schwefel und Pech. Sie hält zusammen wie Schwefel und Pech.